So, und damit wären wir wieder zurück im Soundcheck im DLF Nachtradio. Und heute ging es und geht es 2 Stunden lang um Songs von und über und mit Bob Dylan. Am Mikrofon weiterhin Udo Fied. Whether Judas Iscariot had God on his side. So now as I'm leaving, I'm weary as hell. The confusion I'm feeling, ain't no tongue can tell. The words fill my head, they fall to the floor. And if God is on our side, he'll stop the next one. Live bei einem MTV-Konzert und man kann es sich eigentlich nur um die Unplugged-Reihe gehandelt haben. Also ist es in der Tat vor einigen Wochen rausgekommen, sehr gefeiert, diese Platte, und sie ist auch toll, muss man schon sagen. Ich habe eben nochmal Gelegenheit, so parallel zu hören. Vorher hatte ich sie nur einmal gehört, aber es sind schon ein paar tolle Momente mit darauf. Tombstone Blues, damit geht's los. Shooting Star, All Along the Watchtower, das wir gleich in einer anderen Version hören werden. Auch ein paar neuere Sachen wie Dignity und das unvermeidliche Knocking on Heaven's Door natürlich. Und gerade haben wir gehört, With God on Our Side. Es geht hier, DLF Nachtradio im Soundcheck, um Bob Dylan. Wir hatten so einen kleinen, klitzekleinen Aufhänger, uns mal zu überlegen, mal wieder 2 Stunden Bob Dylan zu machen. Vor ziemlich genau 30 Jahren, am 15. Juni 1965, hat er zusammen mit Al Kooper und Mike Bloomfield die Single Like a Rolling Stone aufgenommen im Studio und dadurch einen Wirbel, einen ziemlich großen, verursacht. Vorher war er sozusagen solo mit seiner Stimme oder Mundharmonika und Akustikgitarre. Und mit dieser Platte hat er sich elektrifiziert, zumindest in der breiten Öffentlichkeit. Er hat eigentlich schon vorher auch immer mit Verstärker und E-Gitarre gespielt, aber das war nicht so bekannt. Und diese Single sorgte eigentlich für Aufsehen, aber einen richtigen Skandal gab es ja erst dann ein paar Monate später. Also ich glaube, es war das Newport Festival, ein reines Folk-Festival, dass er da auch mit einer, zumindest 4 Stücke, glaube ich, elektrisch gespielt hat. Und man war wohl noch nicht so weit, das zu akzeptieren, dass Bob Dylan sich auch in andere Richtungen entwickeln würde. Ein anderes Jubiläum war dann 1992. Da hatte er nämlich das 30-jährige Jubiläum. Jetzt muss ich hier mal nachgucken. Und zwar, was seine Recording-Sessions anging. Und das haben eine ganze Reihe von Künstlern zum Anlass genommen, doch live ein Riesenspektakel abzuziehen. Und zwar in New York, im Madison Square Garden, von diesem Doppelalbum, jetzt Neil Young mit All Along the Watchtower. Song for you, Bob. Thanks for having Bob Fest. Thank you. to get excited. The thief he softly spoke. But there are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that. And this is not our fate. Let us not talk falsely now. The hour is getting late. Barefoot servants too. Outside in the distance, the wildcat did growl. Two riders were approaching. The wind began to howl. Nicht so überraschend, dass Neil Young, der ja so eine gewisse Grunge-Attitüde in den letzten Jahren für sich mal wieder entdeckt hat, so eine harte Version von All Along the Watchtower 1992 gebracht hat. Jetzt wird es wieder ein wenig ruhiger. Der Meister Bob Dylan, er selbst mit I Want You. Guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you. want you, I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now my fathers, they've gone down, true love, they've been without it. But all their daughters put me down, 'cause I don't think about it. Well, I return to the Queen of Spades and talk with my chambermaid. She knows that she's not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now your dancing child with his Chinese suit, he spoke to me, I took his flute. No, I wasn't very cute to him, was I? But I did it because he lied, and because he took you for a ride. Because time is on his side, and because I want you, I want you, yes, I want you so bad. Ich weiß nicht, ob Bob Dylan vorhatte, hier mal einen Hit zu schreiben. Das, man hat ja fast das Gefühl, ne? ein Song voller Gegensätze. Also für meine Maßstäbe, für seine Maßstäbe, aber so wie ich ihn da sehe, ist dieser Refrain ja fast ein wenig albern mit diesen kurzen, schnell ins Ohr gehenden Kadenzen. Die machen ja sowas schon fast wie ein Hit aus. Aus solchen Sachen werden Hits gemacht. Dieser Song ist aber dann durchsetzt mit wirklich gelungenen Metaphern, von denen die Strophen wirklich durchsetzt sind, der von Schuldgefühlen, zum Beispiel niedergedrückte Bestatter oder der besoffene Politiker, die sorgen schon für Bilder von Frustration und anderer Sachen. Das wiegt das dann ein wenig wieder auf. Vielleicht ist es aber auch nur wieder feine Ironie von Bob Dylan oder sehr harte Ironie. Fein, so fein ist es ja gar nicht gestrickt. Gerüchten zufolge sollte das ursprünglich der Titel der LP Blonde on Blonde werden, I Want You. Also warum es dann Blonde on Blonde geworden ist, beziehungsweise I Want You nicht, das ist ein Geheimnis, das Bob Dylan möglicherweise mit ins Grab nehmen wird. Wir wissen es nicht, hab mal nachgelesen, hab nichts gefunden, keine Begründung dafür. Ist auch nicht so wichtig. Weiter mit Bob Dylan, One of Us Must Know. I didn't mean to treat you so bad. You shouldn't take it so personal. I didn't mean to make you so sad. You just happened to be there, that's all. When I saw you say goodbye to your friend and smile, I thought it was well understood that you'd be coming back in a little while. I didn't know that you were saying goodbye for good. But sooner or later, one of us must know. Did what you're supposed to do. Sooner or later, one of us must know that I really did try to get close to you. I couldn't see what you could show me. Your scarf had kept your mouth well hid. I couldn't see how you could know me. But you said you knew me, and I believed you did. When you whispered in my ear and asked me if I was leaving with you or her, I didn't realize just what I did hear. I didn't realize how young you were. But sooner or later, one of us must know that you're just doing what you're supposed to do. Sooner or later, one of us must know that I really did try to get close to you. I couldn't see when it started snowing. Your voice was all that I heard. I couldn't see where we were going, but you said you knew, and I took your word. And then you told me later, as I apologized, that you were just kidding me, you weren't really from the farm. And I told you as you clawed out my eyes that I never really meant to do you any harm. But sooner or later, one of us must know that you just did what you're supposed to do. Sooner or later, one of us must know that I really did try to get close to you. We'll be right back. say good luck. Hey, baby, I wouldn't feel so all alone. Everybody must get strong. Scorn you, then they'll come back again. They'll scorn you when you're riding in your car. They'll scorn you when you're playing your guitar. But I would not feel so all alone. Everybody must get stuck. Und seine Heartbreakers mit seiner Version von Rainy Day Woman. Im Original hat es ja so etwas von einer verjazzten alten Straßenprozession. Dann, wenn man das Stück von Bob Dylan gespielt hört, mit so Umtata-Trommeln, mit einer Posaune, das ist schon mitten aus New Orleans. Dazu dann dieses Geschrei, Gelächter und Gekicher, was nichts anderes bedeutet, dass die unerhört high sind oder stoned oder wie man immer das bezeichnen mag. Er singt ja von Let's Get Stoned. Und das war dann auch der Skandal damals. Diese Platte hat es geschafft, bis auf den zweiten Platz in die Charts zu kommen in den USA. Und sie war auch sowas wie eine Satire auf den Generationskonflikt in den 60er Jahren. Dylan hier mit einer ziemlichen Dreistigkeit in der Aussage. Es ist ein Drogensong, da muss man gar nicht drum rumdeuteln, Rainy Day Woman. Und er wurde dementsprechend auch von amerikanischen und auch englischen Rundfunksendern boykottiert. Die Time schrieb am 1. Juli 1966, im veränderlichen, vielschichtigen Teenage-Jargon bedeutet To Get Stoned nicht betrunken werden, das darf man scheinbar, ne? Nicht betrunken werden, sondern mit Drogen high werden. Eine Rainy Day Woman, wie jeder Junkie weiß, ist eine Marihuana. Zigarette. Mittlerweile 2:34 hier am Soundtrack machen wir nur Musik von Bob Dylan und deswegen geht's jetzt mit ihm auch weiter. It ain't me, babe. Go away from my window, leave at your own chosen feet. I'm not the one you want, babe. I'm not the one you need. You say you're looking for someone who's never weak but always strong, to protect you and defend you, whether you are right or wrong. Someone to open each and every door, but it ain't me, babe. No, no, no, it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe.